Überall am deutschen Rheine mit Tsching Tsching und Bum Bum und Trara. Oben an, da steht wohl ich meine, Vivat Hochkolonia. Doch auch hier in unseren Mauern die Freude der Frohsinn uns sticht. Fast nach Töde zu versauen, sowas kennt man bei uns nicht. Karneval in unserer Stadt mit Tsching Tsching und Bum Bum und Tara. Da kannst du dich amüsieren, grad wie in Colonia. Sind wir hier auch nicht am Rhein? Ob in Köln oder in Bayern, nirgends kann es schöner sein. Und schäumt dann in unserem Glase ein leckeres, kühles Bier. Lass doch deine Sorgen woanders, denn es herrscht tolle Stimmung hier. Karneval in unserer Stadt mit Tsching Tsching und Bum Bum und Tara. Da kannst du dich amüsieren, grad wie in Colonia. Karneval in unserer Stadt mit Tsching Tsching und Bum Bum und Tara. Da kannst du dich amüsieren, grad wie in Colonia. Dass Warstein in Köln auch bekannt ist, woran legten die Kölner das Maß? Eine Straße nach Warstein benannt ist, dort gibt's wirklich ne Warsteiner Straße. Warum wohl, aus welchem Grunde? Tausend und drei nochmal, weil Köln steht mit Warstein im Bunde zu dem echten Karneval. Karneval in unserer Stadt mit Tsching Tsching und Bum Bum und Tara. Da kannst du dich amüsieren, grad wie in Colonia. Tsching Tsching und Bum Bum und Tara. Da kannst du dich amüsieren, grad wie in Colonia.